Okay, nehmt die Plätze ein. Halleluja. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die erste Stunde, Herr. Wir danken dir für die Entstolzung, Herr. Neues Wort. Wir danken dir für die Entstolzung, Herr. Und damit sind wir super vorbereitet, um uns mit den letzten Dingen zu befassen und zu schauen, was auf die Menschheit zukommt in der sogenannten großen Trübsal, weil diejenigen, die keine Kompromisse machen, Herr, die werden in dieser Zeit einfach auch sehr, sehr gut durchkommen. Und auch in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, Herr, die noch immer die Zeit der Gnade ist, Herr, und die Zeit der Herrlichkeit und die Zeit der Gemeinde Jesu Christi und die Zeit des Vorangehens der Gemeinde Jesu Christi, die Zeit des Voranschreitens, Herr, die Zeit der Kraft, Herr. Herr, nicht die Nacht, in der niemand wirken kann, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir unser Licht so hell wie irgend möglich scheinen lassen, Herr. Halleluja. Wir preisen dich, Herr, dass wir in dieser Zeit leben dürfen und gleichzeitig danken wir dir, Herr, dass wir lernen dürfen für diese Zeit, in der wir leben, indem wir einen Blick werfen in das kommende Zeitalter, nämlich die sogenannte große Trübsalzeit, die über die Erde kommen wird, wenn wir entrückt sein werden, Herr, die auch jetzt in dieser Zeit bereits ihre Schatten vorauswirft und wir dürfen lernen für diese Zeit, um wirklich mit erhobenem Haupt und als Söhne der Herrlichkeit durch diese Zeit durchzugehen. Mit erhobenem Haupt im positiven Sinn natürlich nicht stolz. Halleluja. Preist den Herrn. Sag Amen. Halleluja. Glory. Preist den Herrn. Also, es geht um das Zeitalter. Ihr könnt nochmal kurz die Folie mit den Zeitaltern an die Wand werfen. Wir reden jetzt vom Zeitalter der großen Trübsal. Wir sind dabei, uns die letzten Dinge anzuschauen, die Endzeit zu studieren. Und wir sind gerade jetzt in der Zeit der großen Trübsal, die 7 Jahre dauert und nach der Entrückung stattfindet. Das heißt, wir sind noch nicht in dieser Zeit. Sag nochmal zu irgendjemand in deiner Nähe, wir sind noch nicht in der Zeit der großen Trübsal. Wir sind in der Zeit der Gnade. Lass dich nicht für dumm verkaufen. Verstehst du? Corona ist auch nicht der Antichrist. Sondern wir leben immer noch in der Zeit der Gnade, wir leben immer noch in der Zeit der Kraft Gottes, wir leben in der Zeit des Heiligen Geistes, aber die Zeit der großen Trübsal wirft ihre Schatten voraus und wir haben das letzte Mal begonnen, oder ich glaube schon das vorletzte Mal, aber das letzte Mal haben wir weitergemacht mit dem Studium der Offenbarung. Wir sind die Offenbarung bereits kapitelweise durchgegangen und sind jetzt etwa bei Offenbarung 13 angekommen, wo es um die zweite Hälfte der sogenannten großen Trübsalzeit geht. Wir haben die erste Hälfte abgeschlossen, sind jetzt in der zweiten Hälfte der großen Trübsalzeit und haben uns das letzte Mal schon angeschaut, dass das die Zeit ist, in der der Antichrist in seiner vollen Macht und gleichzeitig auch in seinem vollen Charakter offenbar werden wird. Als Person, als ein politischer Führer, als eine Person offenbar werden wird. Und zwar gestärkt und gestützt von einer zweiten Person, nämlich dem sogenannten falschen Propheten. In der Offenbarung werden beide als Tiere bezeichnet. Das erste Tier und das zweite Tier. Der Antichrist und der falsche Prophet und der dritte der Dreieinigkeit ist der Drache, der große Drache, welcher der Teufel selber ist. Wir haben also hier die satanische Dreieinigkeit, Drache, falscher Prophet, Antichrist, ja, das Gegenteil vom Vater, vom Sohn, was praktisch das Gegenteil vom Antichristen ist, und der Heilige Geist das Gegenteil vom falschen Propheten. Ja, wir haben gesehen, das letzte Mal, der Antichrist wird zu Beginn der zweiten Hälfte der großen Trübsalzeit zur vollen Macht kommen, davor noch nicht, aber zu Beginn der zweiten Hälfte der großen Trübsalzeit wird er zur vollen Macht kommen und er wird auch sich selber in den Tempel, der zu diesem Zeitpunkt wieder aufgebaut sein wird, also in den jüdischen Tempel hineinsetzen und aber nicht nur in den jüdischen Tempel, sondern auch in den geistlichen Tempel. Das heißt, er wird versuchen, auch das, was sich Gemeinde Jesu zu diesem Zeitpunkt nennt, was sich Kirche zu diesem Zeitpunkt nennt, völlig zu beherrschen. Und das letzte Mal bin ich euch noch eine Stelle schuldig geblieben, und zwar die Stelle, wo tatsächlich wörtlich drin steht, dass er sein Bild in den Tempel setzen wird. Es steht nämlich nicht in Offenbarung 13 drin, nicht explizit jedenfalls, sondern du findest es in Matthäus 24, 15 in der Endzeitrede von Jesus und du findest es auch bei Daniel 9, Vers 27. Also ich lese nochmal Matthäus 24, 15, da heißt es: Wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel den Propheten geredet ist, an heiliger Stätte stehen seht, wer es liest, der merke auf. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen. Wer auf dem Dach ist, soll nicht hinabsteigen, um die Sachen aus seinem Haus zu holen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht zurückkehren, um seinen Mantel zu holen. Und so weiter. Betet aber, dass eure Flucht nicht im Winter geschehe, noch am Sabbat. Denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen, werden jene Tage verkürzt werden. Mit anderen Worten, er spricht hier von den Christen, die in der ersten Hälfte der großen Trübsal zum Glauben gekommen sind. Jetzt beginnt die zweite Hälfte der großen Trübsal. Der Antichrist wird offenbar, das Gräuel der Verwüstung. Damals, die Juden, als Jesus das sagte, wussten alle, worauf er anspielt, denn 100 Jahre zuvor, gut 100 Jahre zuvor, also ich habe das letzte Mal schon erwähnt, gab es ja diesen griechischen König Antiochus, der ein Bild von Zeus in den Tempel in Jerusalem gestellt hat und damit den sogenannten Makkabäer-Aufstand ausgelöst hat. Das wurde als das Gräuel der Verwüstung bezeichnet. Weil es war für die Juden ein Gräuel. Das größte Gräuel für die Juden war, einen heidnischen Götzen im Tempel zu haben. Ja. Und deswegen nennt Jesus das Gräuel der Verwüstung. Das heißt, für sie war völlig klar, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die antigöttliche Macht sich in den Tempel selber hineinsetzt. Ja. Und er sagt, mit diesem Akt sozusagen des Antichristen, und du kannst eben das in Offenbarung 13 auch sehen, auch wenn da nicht das wörtlich steht, dass er sich in den Tempel hineinsetzen wird, aber du kannst eben da sehen, dass er zur vollen Macht kommt und dass er volle Anbetung bekommt und dass der falsche Prophet dafür sorgt, dass er angebetet wird und so weiter. Auch wenn der Tempel da nicht wörtlich erwähnt ist, ist es trotzdem Offenbarung 13 das Entsprechende, dass er einfach tatsächlich diesen Platz der Anbetung im Tempel bekommt. Und mit dieser Einnahme dieses Platzes beginnt tatsächlich das, was Jesus genannt hat, die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Es beginnt sozusagen die größte Bedrängnis, die jemals geschehen ist. Also die zweite Hälfte der großen Trübsal wird noch heftiger sein von der Bedrängnis als die erste Hälfte. Insbesondere wird es eben in der zweiten Hälfte so sein, dass tatsächlich für 3,5 Jahre lang der Antichrist Macht über die dann lebenden Christen bekommt und sie werden nur zwei Möglichkeiten im Wesentlichen haben, zum großen Teil haben. Entweder sie beugen sich unter den Geist des Antichristen, sie beugen sich unter seine Herrschaft oder sie werden zu Märtyrern. Und es wird natürlich viele Märtyrer geben in dieser Zeit, weil natürlich viele sich nicht beugen werden, also von denen, die in den ersten 3,5 Jahren der Trübsal zum Glauben kamen, werden sich nicht beugen unter den Geist des Antichristen. Johannes sagt es, sie werden sich nicht beugen unter das Zeichen des Tieres. Ja? Also das Zeichen des Tieres, das haben wir das letzte Mal schon gesehen und das ist immer wieder neu wichtig zu sehen, das Zeichen des Tieres bekommt ein Mensch in der großen Trübsalszeit nicht einfach als irgendein beliebiges Zeichen, so du hast jetzt ein Zeichen, drei Kreuze oder was auch immer, ja, oder 666 oder sowas, hier jetzt drauf gemalt, sondern das Zeichen des Tieres bekommt derjenige, der das Tier anbetet. Das heißt, der ihm geistlich Macht gibt über sich, der sozusagen sich beugt unter das Tier. Ja? Das ist das Zeichen des Tieres. Und zur Zahl des Tieres komme ich jetzt auch gleich noch in dieser Stunde. Das ist das Entsprechende. Er sagt ja in der Offenbarung 13, Vers 17, 18, sagt er ja, das Zeichen oder die Zahl des Tieres, ja, bekommt derjenige, der sich beugt unter den Geist des Antichristen, der ihn also anbetet. Deswegen ist schon mal ganz klar, dass das Zeichen des Tieres niemals nur etwas Äußeres sein kann. Ja? Manche Christen haben Angst, dass eines Tages ihnen ein Chip implantiert wird und in dem Moment, wo sie den Chip implantiert bekommen, haben sie das Zeichen des Antichristen. Das kann so nicht sein, weil das Zeichen des Antichristes wird nicht verliehen, einfach nur körperlich. Ja? Ich meine, ich würde mir auch keinen Chip ins Handgelenk einoperieren lassen, allein weil ich da keinen Chip haben will. Und natürlich auch, und was sie natürlich richtig empfinden ist, wenn du einen Chip da ein operiert hast und da kommt vielleicht eine Macht an die Regierung in unserem Land als Beispiel, zum Beispiel so eine Macht wie die chinesische Regierung als Beispiel, kann sie natürlich so einen Chip, wenn da deine Daten drauf sind, kann sie natürlich benutzen, oder zum Beispiel GPS oder wie auch immer, ja, um dich zu orten. Das an sich ist aber auch noch nicht der Antichrist, sondern der Antichrist kann den Chip dann gebrauchen. Er kann ihn gebrauchen, wenn er sozusagen sagt, okay, jeder, der mich nicht anbetet, also jeder, der sich nicht unter meinen Geist beugt, der wird auf dem Chip nicht freigeschaltet, um noch irgendwas einzukaufen oder irgendwas zu verkaufen. Und dann sind wir bei dem, was die Offenbarung sagt, dass es nicht mehr möglich ist zu kaufen oder zu verkaufen, es sei denn, man hat das Zeichen des Tieres. Das Zeichen des Tieres aber ist nicht der Chip. Sondern wenn es was mit einem Chip zu tun hat, dann ist es eine bestimmte Einstellung auf diesem Chip, die deswegen verliehen wird, weil jemand sich beugt unter den Antichristen oder sich nicht beugt. Versteht ihr? Dass überhaupt das Zeichen des Tieres in irgendeiner Weise sich sichtbar manifestiert auf dem Körper, glaube ich persönlich, wird sowieso erst im Zeitalter der großen Trübsal passieren. In diesem Zeitalter, das haben wir ja schon an anderen Punkten auch gesehen, der Offenbarung, in diesem Zeitalter geht es eigentlich ausschließlich um die Frage, unter welchen Geist beugst du dich? Und ganz am Ende, eben in der großen Trübsal, wird es sich verdichten auch darauf, dass tatsächlich diejenigen, die sich gebeugt haben, unter den Antichrist ein bestimmtes Zeichen haben werden und deswegen erkennbar sein werden, auch physisch. Ja. Aber genauso wie bei anderen Dingen, die du siehst in der Offenbarung, dass sie passieren und wo du jetzt siehst, sie werden im Geist bereits vorausgeschattet, aber sie sind noch nicht personifiziert, so glaube ich auch ist es in Bezug auf das Zeichen des Tieres. Ja? Zum Beispiel der Antichrist ist keine Person momentan. Ja? Du kannst nicht egal wie dämonisch ein Machthaber momentan auf der Erde sein mag, und es gibt einige, die ziemlich dämonisch unterwegs sind, aber keiner von ihnen ist der Antichrist. Er hat vielleicht einen antichristlichen Geist, er wird vom antichristlichen Geist gebraucht, aber die Personifikation des Antichristen wird erst Offenbarung 13 kommen, das heißt im nächsten Zeitalter, nämlich im Zeitalter der großen Trübsal. Ja, oder wenn zum Beispiel die Rede davon ist, dass alle Nationen gegen Israel gehen werden, das findest du auch in der großen Trübsal. Alle Nationen werden gegen Israel gehen. Jerusalem wird 3,5 Jahre zertreten werden, ja. Dann kannst du jetzt in dieser Zeit einen Vorschatten davon sehen. Ja, du kannst sehen, dass tatsächlich Israel die meist angegriffenste Nation auf der Welt momentan ist. Israel hat so gut wie keine Freunde, außer momentan die amerikanische Regierung eigentlich. Ja. Aber sobald da wieder eine Regierung wechselt, sieht es auch schon wieder ganz anders aus. Tatsächlich ist es so, dass dieser Geist des Antichristen bereits jetzt am Wirken ist und die Nationen immer wieder gegen Israel aufhetzt. Ja? Und wenn du es tatsächlich genauer dir immer dann auch anschaust, auch worum es geht, dann stellst du tatsächlich fest, dass es vollkommen irrational ist. Dass auch die Verurteilungen zum Beispiel Israels im UN, in der UN zum Beispiel, vollkommen irrational, vollkommen einseitig, vollkommen extremistisch beeinflusst sind, vom Islamismus beeinflusst sind. Und die Leute meinen aber noch, sie folgen irgendwelchen humanistischen Idealen. Ja. Das ist ein Geist. Ja. Das ist der Geist des Antichristen, der gegen die Juden und gegen die Christen ist. Es sind immer diese zwei Zielrichtungen, gegen die Juden und gegen die Christen. In der ersten Hälfte der großen Trübsal wird es vor allen Dingen gegen die Juden gehen. In der zweiten Hälfte der großen Trübsal wird es vor allem gegen die Christen gehen. Ja? Und dieser Geist ist jetzt schon in der Welt. Trotzdem können wir noch nicht sagen, dass das, was in der Offenbarung steht, nämlich dass alle Nationen Israel angreifen, jetzt schon passiert. Und ich glaube auch nicht, dass es passiert, bevor eben nicht das nächste Zeitalter begonnen hat. Das heißt, es wird erst wirklich passieren, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Aber jetzt wird das Szenario sozusagen vorbereitet. Versteht ihr? Jetzt ist die Vorbereitung für dieses Szenario im Zeitalter der großen Trübsal. Und deswegen sehen wir es vorgeschattet. Deswegen sehen wir diese Dinge vorgeschattet. Deswegen, ich sage es einfach immer wieder, fast jede Stunde sage ich das, weil es so wichtig ist. Das ist tatsächlich der Schlüssel zum richtigen Verständnis der Offenbarung. Du musst die Offenbarung als ein geistliches Buch verstehen. Wenn du versuchst, die Offenbarung auf konkrete Personen zu richten oder konkret zu sagen, ja, das ist das oder das ist das jetzt, dann wird es immer tendenziell schief. Wenn du sagst, ja, das ist das Zeichen des Tieres jetzt, das ist die Zahl, das ist der, was weiß ich, das ist jetzt genau das, was da passiert, dann wird es schief, wenn du es beginnst, konkret festzumachen. Wenn du sagst, jawohl, da ist dieser Geist spürbar, jawohl, in der UN ist ein antichristlicher Geist spürbar, Amen. In der EU ist ein antichristlicher Geist spürbar, Amen. Aber weißt du, in fast jeder Nation ist irgendwo ein antichristlicher Geist spürbar, Amen. Wenn du es auf Institutionen verengst, wird es immer schief. Ich habe mal ein Buch gelesen, Anfang der 90er Jahre, von einem sehr, sehr bekannten charismatischen Leiter, der auch heute noch sehr bekannt ist. Und der hat tatsächlich damals ein Buch geschrieben, mit dem er die Offenbarung ausgelegt hat. Und der hat diesen Fehler gemacht, dass er die Offenbarung versucht hat auszulegen als ein Geschichtsbuch der Ereignisse seit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Und er hat versucht, in der Geschichte praktisch die Ereignisse der Offenbarung wiederzufinden und damit dann jetzt in der momentanen politischen Situation der Welt sozusagen das zu finden, was zum Beispiel in Offenbarung 13 steht. Und das Interessante war, eine Sache, die ist mir im Gedächtnis geblieben, ich habe das Buch auch noch zu Hause, ich kann es immer noch nachgucken, ist interessant, aber da wusste ich damals schon, es kann nicht sein, weil dieses Buch wurde ungefähr so um 1990 rum geschrieben. Und da steht in der Offenbarung, steht geschrieben, dass dieses Tier, das aus dem Meer aufsteigt, was der Antichrist ist, dass es 10 Hörner hat. Ja? 10 Hörner. Und dann hat dieser ansonsten wirklich wunderbare Mann Gottes, ich wurde sehr von ihm inspiriert, nur an dem Punkt, glaube ich, hat er einfach den falschen Auslegungsschlüssel gehabt. Ich sage jetzt auch nicht, wer es war. Weil ich möchte nicht irgendwie an seinem Ruf irgendwie knacksen. Aber an diesem Punkt hat er sich tatsächlich vergaloppiert und das war damals schon offensichtlich, weil er sagte ganz einfach, ja, diese 10 Hörner, das sind die 10 Staaten, die die EU bilden. Als ich das Buch las, hatte die EU, glaube ich, schon 15 Mitglieder oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Als er das Buch schrieb, hatte die EU noch 10 Mitglieder. Verstehst du? Aber schon ein paar Jahre später hatte die EU viel mehr Mitglieder und heute hat sie 27 Mitglieder. Das heißt, das ist ganz offensichtlich falsch. Ja? Und solche Dinge sind aber in der Kirchengeschichte vielen Theologen immer wieder passiert. Und zwar immer dann, wenn sie versucht haben, irgendwelche Details im Jetzt so festzumachen und zu sagen, das ist das. So wie Luther, der gesagt hat, okay, der Papst ist der Antichrist. Und auch das war damals schon nicht korrekt. Es hatte damals zwar vielleicht einiges Recht, ja? Heute hat es sicher weniger Recht als damals, aber damals hatte es sicher einiges Recht. Und trotzdem war es so falsch, weil es dann wiederum alles in diesem Zeitalter des neuen Bundes, in dem wir jetzt noch sind, alles versucht auf eine Person zu verengen. Und das ist nicht in diesem Zeitalter, sondern das ist erst im Zeitalter der großen Trübsal. Und wenn du versuchst, die Offenbarung zu lesen als so ein Buch, aus dem du so konkrete Details versuchst rauszuziehen und das alles dann auf eine geschichtliche oder auch zeitgeschichtliche Schablone zu legen, dann kriegst du halt so komische Sachen, dass halt dann, wenn dein Buch 3 Jahre später immer noch verkauft wird, dann sieht jeder schon auf den ersten Blick, dass es nicht stimmt. Ja? Weil die EU hat nun mal nicht mehr 10 Hörner, schon lange nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei und da kommen wir wahrscheinlich also schnell nicht wieder hin. Also, verstehst du, aber das passiert, wenn man eine bestimmte Institution per se dämonisiert. Ja? Wenn man per se sagt, die EU, das ist zum Beispiel auch die Hure Babylon oder was auch immer. Eine Institution, nur weil eine Institution eben bestimmte Züge haben kann in eine bestimmte Richtung, heißt es noch nicht, dass es tatsächlich die Manifestation dessen ist, was in der Offenbarung geschrieben steht. Versteht ihr? Sondern du kannst vielleicht Züge sehen hier und du kannst Züge sehen da. Aber das Interessante ist, es ist eben nie so klar, weißt du? Genauso gibt es aber auch eben, um das auch klar zu sagen, es gibt genauso eben auch in der EU sehr viel positive Dinge. Ich meine, ich bin zum Beispiel froh, dass ich in der EU lebe und nicht in Nordkorea als Beispiel. Also in Nordkorea kann man sicherlich noch deutlich mehr antichristliche Züge finden als in der EU. Aber das Interessante ist, es neigen immer die Christen, die in einem bestimmten Gebiet leben, dazu, die Institutionen in dem eigenen Gebiet zu dämonisieren. Weil sie natürlich sehen, in diesem Zeitalter des neuen Bundes haben wir diese Vermischung. Das heißt, wir haben diese Vermischung von göttlichen Kräften und antigöttlichen Kräften. Und mehr oder weniger sind bestimmte Institutionen von göttlichen Kräften und eben auch von antigöttlichen Kräften durchdrungen. Und mal sind bestimmte Institutionen mehr von antigöttlichen Kräften durchdrungen und mal sind sie weniger durchdrungen. Aber deswegen sie komplett zu dämonisieren, führt immer auf die schiefe Ebene. Ja? Und dann natürlich auch zu allen möglichen Verschwörungstheorien dann in der Konsequenz. Also das ist sehr, sehr wichtig. Wir müssen verstehen, dass das Buch der Offenbarung ist ein prophetisches, geistliches Ermutigungsbuch für die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten vor der großen Trübsal und konkrete Dinge beschreibendes Buch nur in Bezug auf diese 7 Jahre, die noch vor uns liegen. Ja. Nur erst in diesen 7 Jahren werden diese Dinge genauso passieren, wie sie da stehen und werden sich auch personifizieren. Okay? Also, haben wir das verstanden? Ein Chip kann nicht das Zeichen des Tieres sein. Eine bestimmte Institution ist auch nicht per se der Antichrist. Ja? Das kann sich ja ändern, verstehst du? Anstatt zum Beispiel die EU als Institution zu dämonisieren und zu sagen, das ist das Tier, ja, sollten wir lieber für die EU beten, dass möglichst wenig antichristlicher Einfluss da durch die EU fließt. Verstehst du? Und genau das gleiche für die UN und für die USA und für jedes andere Land und für jede andere Institution in der Welt. Verstehst du? Alles, was so dämonisiert in einer einseitigen Richtung, ist in diesem Zeitalter immer schief und vor allen Dingen hindert es uns daran, unseren eigentlichen Auftrag wahrzunehmen als Christen. Ja, weil du kriegst eine schiefe Sicht, du betest dann nicht mehr für Leute, du betest dann nicht mehr dafür, dass der Wille Gottes durchkommt, ja? Sondern du betest dann einfach irgendwas, weil du eben ein bestimmtes Bild von etwas hast. Ja? Und das ist sehr wichtig, dass wir da nicht in die falsche Richtung gehen. Okay, preis den Herrn. Halleluja. Gut, jetzt zur Zahl. Sag mal zu irgendjemand die Zahl des Tieres. Ja, Johannes sagt, Offenbarung 13, Vers 17 oder ab Vers 16, und der falsche Prophet, das zweite Tier, bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Sklaven, dass man ihnen ein Mahlzeichen an ihre rechte Hand oder an ihre Stirn gibt, also das ist das Zeichen, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. So, was heißt es? Was heißt es für die damaligen Menschen in der damaligen Kultur? War ganz klar, was die Zahl des Namens bedeutete. Denn es gibt in der damaligen Kultur einfach eine Tradition, in der die Buchstaben des griechischen Alphabetes mit bestimmten Zahlen versehen werden. Man nennt es eine Buchstabennumerologie. Das heißt, du könntest einfach bestimmte Namen, jeder Buchstabe hat eine bestimmte Zahl zugeordnet, dann bildest du die Quersumme von diesen Zahlen und dann hast du die Zahl des gesamten Namens. Das ist das, was dahinter steht. Ich mache euch ein Beispiel. Nehmt die Folie ran mit dem griechischen Alphabet. Genau. Das ist die griechische Buchstabennumerologie, so wie sie Johannes vor Augen hatte und so wie sie damals galt. Und es ist eben auch sehr wichtig, dass wir das so sehen, weil dann wird schon ganz, ganz viele Theorien über die Zahl 666 fallen dann schon von vornherein unter den Tisch. Ich möchte euch das zeigen, wie das funktioniert, und zwar anhand des Namens Jesus. Ja? Jesus ist ein sehr wichtiger Name und Jesus ist der Christus. Ja? Und interessant ist, dass der Name Jesus tatsächlich in der griechischen Numerologie, die damals galt, tatsächlich insgesamt den Wert 888 hat. Und 8 ist ja die Zahl, 8 ist mehr als perfekt, 7 ist perfekt, 8 ist mehr als perfekt. Das heißt, 8 ist die beste Zahl in der Numerologie und 3 mal 8 ist natürlich 3 mal mehr als perfekt. Das heißt, es ist die beste Zahl überhaupt, 8, 8, 8. Und tatsächlich ist es so, dass der Name Jesus im Griechischen 888 ergibt, wenn du die Quersumme ausrechnest. Wie funktioniert das? Ich zeige es dir hier anhand dieser Tabelle. Jesus beginnt mit Jota im Griechischen, also das ist die Nummer 10. Das hat den Zahlenwert 10, also Je. Dann kommt Eta, ist der zweite Name. Je ist 8, macht 18. Dann kommt S, Jesus, ja, also Jesus ist ja griechisch Jesus, ja. S ist Sigma, hat den Zahlenwert 200, kannst du sehen, unter Nummer 20, hat den Zahlenwert 200, ja. Weil da geht es dann zuerst in 10er Schritten und dann in 100er Schritten. So war die damalige Numerologie. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ja. Also sind wir jetzt bei 218. So, dann haben wir als nächstes Omikron, das ist die Zahl, das hier Nummer 16, hat den Zahlenwert 70. Macht 288. Dann haben wir nach Sigma Jesus kommt Der Omikron hat man schon U, dann kommt Y. Y hat den Zahlenwert 400. Ja, jetzt sind wir bei 688. Und dann kommt nochmal ein Sigma, das, wie wir schon gesehen haben, der Zahlenwert 200 ist. 688 plus 200 ist 888. So kommt zustande, dass tatsächlich der Name Jesus auf Griechisch 888 ist. Und jede andere Form, Zahlenwerte von Namen berechnen zu wollen, ist schon mal absolut nicht biblisch, weil das nicht die Numerologie ist, die damals zugrunde lag. Ja? Jetzt gibt es natürlich viele findige Köpfe, die wollen jetzt gern rausfinden, was ist jetzt der Name 666? Zunächst mal ist eins ganz klar, das Ganze hat natürlich eine ganz starke symbolische Bedeutung. Weil wir haben gerade gesagt, 8 ist mehr als perfekt, 3 mal die 8 ist 3 mal mehr als perfekt, ist also das Beste. Genau das Umgekehrte gilt für 6, weil 6 ist weniger als perfekt und das ist damals im antiken Denken das sozusagen das Negativste, was es gibt. Also die Zahl 6 ist die schlechteste Zahl überhaupt und 3 mal 6 und auch Zahl für Sünde und so weiter. Und 3 mal 6 ist das Allerschlechteste. Ja, also Sünde, Sünde, Sünde. Ja. Somit ist schon mal klar, dass das natürlich Sinn macht, dass die Zahl des Antichristen auch 666 ergibt. Jetzt haben über die letzten 2000 Jahre alle möglichen findigen Leute immer wieder versucht herauszufinden, auf welche Namen in der Geschichte diese 666 zutrifft. Sie haben aber nie irgendwas Überzeugendes gefunden. Warum? Die Begründung ist ganz einfach, die geistliche Begründung ist ganz einfach dieselbe Begründung, die ich dir vorher schon gesagt habe, auch in Bezug auf das Zeichen. Nämlich ganz einfach, die Offenbarung des Namens des Tieres wird eben erst in der großen Trübsalzeit erfolgen und nicht schon jetzt. Also jeder, der dir sagt, ich habe erkannt, was 666 bedeutet, den kannst du schon mal ins Reich der Fabeln verweisen. Und dann ist nochmal, was dann nochmal interessant ist, natürlich ist es so, wenn du ein Ergebnis bekommen willst, findest du auch oft Wege, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Ich mache dir ein Beispiel. Als das Internet aufkam, hat vielen Menschen, auch Christen, das Internet Angst gemacht, weil es neu war. Und weil es ein Bereich war, wo man nicht so recht wusste, was da so alles kommt. Also haben findige Köpfe gesagt, www bedeutet 666. Wie sind sie aber darauf gekommen? Nicht durch diese griechische Numerologie, kommst du nicht drauf, weil wenn du hier W, erstmal gibt es W in dem Sinne gar nicht im griechischen Alphabet, und selbst wenn du da irgendeinen Buchstaben entsprechend nehmen würdest, kämst du nie auf 666 von der Quersumme her. Also was haben sie gemacht? Schlauerweise haben sie das hebräische Alphabet genommen, da ist der sechste Buchstabe Waf, ja, was man wie W ausspricht. So, jetzt wäre es aber so, wenn sie es korrekt gerechnet hätten nach der griechischen Numerologie und dann von mir aus mit dem hebräischen Alphabet, dann gibt 3 mal 6 in der Quersumme, was gibt es? Weil du musst es ja addieren, was gibt es? 18. Nichts mit Antichrist, okay? Also die Quersumme von 3 mal Waf ist immer noch 18. Aber sie haben es halt einfach anders gerechnet. Sie haben einfach gesagt, nein, wir stellen es einfach nebeneinander. Dann haben wir 6, 6, 6. Verstehst du? Ich sag mal so, Johannes hätte sich im Grab umgedreht. Ähnliches Spiel Corona. Ganz aktuell, ähnliches Spiel Corona. Findige Leute haben herausgefunden, dass das Wort Corona aus 6 Buchstaben besteht. Und sie haben herausgefunden, dass wenn du die Werte der Buchstaben, natürlich nach dem lateinischen Alphabet, nichts griechisch und nichts Numerologie wie hier, sondern halt lateinisches Alphabet, und einfach nur nach der Stellung im lateinischen Alphabet gehst, also C ist der dritte Buchstabe, O ist der was weiß ich wievielte Buchstabe, wenn du das einfach alles zusammenzählst, die Buchstaben von Corona, dann kommst du auf 66. Ja, 66 passt natürlich auch noch nicht, weil wir brauchen ja 666. Also sagen wir einfach, die 6 der Zahl der Buchstaben setzen wir einfach noch davor. Und dann haben wir 666. Verstehst du? Daran siehst du, wenn das Ergebnis 666 ergeben soll, dann finden findige Leute oft Wege, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Nur mit dem, was Johannes vor Augen hatte, hat es überhaupt nichts zu tun. Ich sag so, der hätte sich im Grab umgedreht, wenn er unsere Berechnungen gesehen hätte. Weil der hatte diese Tabelle vor Augen. Ja? Und diese Tabelle ist eine vollkommen andere. Und nach dieser Tabelle kannst du korrekt den Namen Jesus berechnen, aber nicht den Namen des Antichristen. Und es gibt keinen, der es bisher geschafft hat. Und all diese Versuche sind im Grunde genommen eher kindliche Versuche, zu 666 zu kommen, halt, wo der Vater der Name des Gedanken, wo der, wo das, wie sagt man, der Wunsch, der Vater des Gedanken ist. Verstehst du? Natürlich, Corona macht Menschen Angst. Corona empfinden sie als dämonisch. Also sagen sie, oh, Corona muss der Antichrist sein. Erster Denkfehler, wir sind noch nicht in der großen Trübsal. Das heißt, der Antichrist ist noch nicht offenbar. Also von vornherein eigentlich vergeblich. Zweiter Denkfehler, lateinisches Alphabet nehmen, anstatt griechischem Alphabet. Dritter Denkfehler, anstatt die Quersumme zu bilden, tut man einfach die Quersumme der Buchstaben plus die Zahl der Buchstaben einfach nebeneinander schreiben und kommt dann auf 666. Ja. Ja, aber im Ergebnis drückt es halt einfach aus, okay, das macht Menschen Angst und deswegen muss es vom Teufel sein. Und natürlich ist Corona vom Teufel, aber es ist halt nicht der Antichrist. Der Antichrist wird nicht ein Virus sein, sondern er wird eine Person sein. Und die Zahl des Antichristen wird eben auch nicht Corona sein. Und auch nicht das Zeichen, verstehst du? Weil das ist ja dann das, was dahinter steht, okay, der Virus ist das Zeichen des Tieres. Das führt dann dazu, dass Christen natürlich dann, wenn sie dann vielleicht tatsächlich in Einzelfällen Corona kriegen, natürlich Panik kriegen, weil sie sagen, oh, ich habe das Zeichen des Tieres. Ja. Aber weißt du, Corona ist einfach nur ein Virus, ist einfach nur ein mutierter Grippevirus. Sonst nichts, nicht mehr und nicht weniger. Okay, also es gibt tausende von Möglichkeiten, um auf 666 in bestimmten Fällen zu kommen, ja, aber wir enthalten uns einfach der Spekulationen. Okay. Ich sag so, vor der großen Trübsal über die Zahl 666 zu spekulieren, ist müßig. Eins ist klar, dass die Zahl des Tieres drückt aus, dass der Antichrist der direkte Gegenspieler von Christus ist, der absolute Gegensatz, das negative Gegenbild von Christus ist. Und das wird in der Zahl 666 nach griechischem Verständnis grundsätzlich symbolisch ausgedrückt. Ja. Nicht mehr und nicht weniger. Deswegen würde ich mir auch nicht die Zahl 666 auf mein Nummernschild schreiben. Natürlich nicht. Das machen Satanisten. Ja. Und trotzdem eben macht es keinen Sinn, zu versuchen, diese Zahl zu berechnen auf einen bestimmten Namen. Okay, gut. Beziehungsweise, es hat bisher noch keiner geschafft, irgendwas Überzeugendes zu finden. Ja. Aber wenn die große Trübsal kommt und der Antichrist offenbar werden wird, dann wird es für jeden offensichtlich sein. Verstehst du, dann wird es jeder sein, dann wird jeder sein, okay, das ist jetzt der Machthaber und der will unsere Anbetung, das ist der Geist, unter den wir uns beugen sollen und dann wird jeder die Entscheidung haben, beuge ich mich drunter oder beuge ich mich nicht drunter. Und dann wird auch die Zahl offenbar sein und dann wird das Zeichen offenbar sein und dann werden wir genau wissen, was es ist, ob es dann irgendwie in Verbindung mit einem Chip ist oder nicht in Verbindung mit einem Chip ist, weiß ich nicht, ist jetzt noch nicht klar, aber es wird dann klar sein, es wird dann offenbar sein und es wird dann um dieselbe Entscheidung gehen, um die es auch jetzt und hier für uns in dieser Zeit geht, denn es wird um die Entscheidung gehen, beuge ich mich unter einen Geist, der mich versucht zu zwingen, in einer antichristlichen Weise zu denken oder zu handeln, oder beuge ich mich nicht. Man könnte sogar sagen, mit der Stunde von der Marion vorher, mit dem Thema Stolz, um das damit mit einzufügen, ich habe das letzte Mal verschiedene Beispiele gebracht, wie der antichristliche Geist jetzt in dieser Zeit, konkret jetzt in unserer Zeit, versuchen könnte, in Deutschland zum Beispiel, ich habe es jetzt auf die westliche Welt vor allen Dingen bezogen, Christen zu Kompromissen zu verleiten, an welchen Frontlinien er versucht, zu Kompromissen zu verleiten. Ein Punkt, den ich gesagt habe, war das alles, was mit Gender-Ideologie zu tun hat, ja, wo teilweise Tendenzen da sind, wenn du nicht mit uns gehst, dann gehörst du nicht dazu. Wenn du da nicht Kompromisse machst, wenn du noch wagst, zum Beispiel Homosexualität Sünde zu nennen, dann kriegst du nicht das Zeichen des Tieres. Weil dann gehörst du nicht dazu. Ja. Weil das ist das die symbolische Bedeutung davon. Und da muss sich jeder entscheiden. Oder wenn du nicht sagst, dass Allah genauso der Weg zu Gott ist oder dass Mohammed genauso der Weg zu Gott ist wie Jesus Christus, ja, wenn du nicht dich auf eine Vermischung von Religionen einlässt, dann gehörst du nicht dazu. Dann ist es ein antichristlicher Geist, der versucht, Druck auszuüben auf den Leib Christi. Und dann muss der Leib Christi sich entscheiden, keine Kompromisse zu machen. Amen. Aber, und das eben, jetzt kommen wir nochmal zur Stunde von der Marion, aber es sind nicht nur diese großen Dinge, wo du sagst, naja gut, das hat mein Pastor jetzt schon für mich entschieden, wir glauben, dass Homosexualität Sünde ist, damit ist die Sache klar, da stehen wir jetzt und so weiter. Aber weißt du, es geht ja eben auch um die Kompromisse in deinem persönlichen Leben. Wenn du zum Beispiel einen Kompromiss mit Lüge machst, wie es die Marion vorher geschildert hat, machst du im Grunde genommen in dem Moment einen Kompromiss mit demselben Geist, der eines Tages in der Offenbarung jeden Menschen unter seine Herrschaft zwingen will, nämlich mit dem antichristlichen Geist. Damit sage ich nicht, dass du jetzt damit automatisch dann verloren gehst und damit schon sofort das Zeichen des Tieres auf dir hast, aber du machst dich ja eins mit diesem Geist, du machst Kompromisse mit der Sünde und der Antichrist ist 666, Sünde, Sünde, Sünde. Ja, es ist die personifizierte Sünde. In dem Moment, wo du Kompromisse mit der Sünde machst, bekommt der antichristliche Geist in deinem Leben Raum. Und das muss jeder Christ zur Zeit seines Lebens an unterschiedlichen Fronten immer wieder neu entscheiden. Ja. Wenn es um Stolz geht, aber auch wenn es um andere Dinge geht, Sexualität, Geld, Macht, all diese Fragen. Ja, ja, ich könnte mich von dieser Partei für ein Amt als Bundestagsabgeordneter aufstellen lassen. Ich muss nur 2, 3 Schlüsselsätze in meiner Bewerbungsrede sagen, mit denen ich ganz klar bestimmten Lobbys gefalle. Ich weiß zwar, dass es Lügen sind, aber ich muss es einfach reinbringen, weil sonst wählen sie mich nicht. Dann hast du schon den Punkt. Ja? Machst du den Kompromiss oder machst du ihn nicht? Verstehst du? Ja? Und viele sagen, ja, ohne Kompromisse kann man nicht Politiker werden. Ja, das stimmt schon. Die Frage ist nur, mit wem machst du Kompromisse? Natürlich muss man in bestimmten Sachen Kompromisse machen, wenn man es mit Menschen zu tun hat in der Politik. Du musst Kompromisse eingehen zwischen unterschiedlichen Interessen. Aber für Christen kann es nie einen Kompromiss geben, wenn es um Werte, um Wahrheit, um Grundüberzeugungen geht. Wenn sie dir sagen, ja, du kannst nicht bei uns aufgestellt werden, wenn du sagst, Wenn du persönlich daran festhältst, dass Jesus der einzige Weg ist und kein anderer Name zum Heil führt, ja, dann kannst du dich nicht aufstellen lassen. Verstehst du? Wenn das gefordert ist. Ich sage jetzt nicht, dass das immer gefordert ist, aber ich meine nur, das sind solche Beispiele, verstehst du, wo es darum geht, wo wir uns entscheiden müssen. Oder ich habe das letzte Mal das Beispiel gebracht, wenn dein Chef zu dir sagt, wenn sie für mich arbeiten, dann müssen sie am Telefon lügen. Sie müssen sagen, ich bin nicht da, obwohl ich nebendran sitze und Kaffee trinke. Machst du Kompromiss? Sagst du, ja, aber ich brauche das Geld. Okay, aber noch wichtiger ist, was hat Jesus gesagt, wenn du dein Leben gewinnst, aber dafür deine Seele verlierst, hast du nichts gewonnen. Und um das geht's, weißt du, und da möchte uns die Offenbarung ermutigen. Verstehst du, und uns sagen, und das ist das Interessante, wenn du Offenbarung 13 und 14 oder Offenbarung 13 liest, dann siehst du diese Herausforderung durch den Antichristen, aber wenn du dann nach Kapitel 14 kommst, gleich ins nächste Kapitel, dann siehst du die Vision, die Johannes hat, vom Lamm und den Seinen. Ja, du siehst dann, gleich gegenübergestellt, siehst du diese Vision von, ich lese einfach mal vor, wo es heißt, und ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000, die seinen Namen und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Also die nicht das Zeichen des Tieres hatten, sondern das Zeichen von Jesus Christus, das Zeichen des Vaters im Himmel. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, wie das Rauschen vieler Wasser und wie das Rollen eines lauten Donners. Und die Stimme, die ich hörte, war wie von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den 4 lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Schau, hier hast du genau das Gegenteil. Niemand konnte kaufen und verkaufen auf der Erde, der nicht das Zeichen des Tieres hatte, aber niemand konnte das Lied des Lobpreises, der Anbetung, der Herrlichkeit Gottes im Himmel lernen, der nicht das Zeichen von Jesus Christus hatte. Verstehst du? Und sie singen ein neues Lied. Und diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Diese sind es, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Diese sind aus den Menschen als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm erkauft worden. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Mit anderen Worten, der Heilige Geist, direkt nachdem er Johannes vor Augen gemalt hat, die Herausforderung durch den antichristlichen Geist, malte ihm vor Augen sozusagen den Siegespreis, den die bekommen, die sich richtig entscheiden. Amen. Und damit ermutigt er die Christen zu allen Generationen und zu allen Zeiten, egal mit welcher antichristlichen Front wir es in unserer Zeit zu tun haben oder in unserem persönlichen Leben, in jeder Entscheidung, die du in deinem Leben zu treffen hast, ob du lieber einen zeitlichen, kurzfristigen Gewinn haben willst, indem du einen Kompromiss machst, oder eben ob du lieber einen ewigen, himmlischen Gewinn haben willst, wenn du eben keinen Kompromiss machst, sondern dich klar auf die Seite von Jesus stellst. Amen. Und er ermutigt dich und sagt, hey, das ist, was du bekommst, wenn du keinen Kompromiss machst. Und somit ist die Offenbarung tatsächlich dieses Ermutigungsbuch für die Christen, wo die ermutigt werden, Jesus treu zu sein, die ermutigt werden am Ende, und das ist ja dann Offenbarung 20, wo dann davon die Rede ist, wie wir über die Erde herrschen werden mit Jesus Christus und ermutigt sind, ja, wenn wir, egal durch welche Bedrängnisse, die es vielleicht bedeutet, wenn wir keine Kompromisse machen, ja, so wie es für die Christen, die dann in der großen Trübsal sich bekehren werden, eine extreme Bedrängnis sein wird, wenn sie keine Kompromisse machen, und viele von ihnen werden als Märtyrer sterben, aber am Ende werden alle sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Amen. Halleluja. Und das ist die große Ermutigung des Buches der Offenbarung. Wenn du dann weiterliest, Offenbarung 14, Vers 14, dann hast du das nochmal verdichtet. Dann heißt es nämlich, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer gleich einem Menschensohn, der auf seinem Haupt einen goldenen Siegeskranz und in seiner Hand eine scharfe Sichel hatte. Und ein anderer kam aus dem Tempel hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu: Schicke deine Sichel und ernte, denn die Stunde des Erntens ist gekommen, denn die Ernte der Erde ist überreif geworden. Ja? Und der auf der Wolke saß, warf seine Sichel auf die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Und dann sehen wir, wie geerntet wird und wie Wein gelesen wird. Und dann geht es darum, dass die einen eben sind die, die auf der Seite Gottes stehen, die werden abgeerntet, ja, und kommen in die Herrlichkeit. Und die anderen, die eben auf der anderen Seite stehen, der heißt es, sie werden in die große Kälte des Grimmes Gottes geworfen. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten, und Blut ging aus der Kälte hervor bis an die Zügel der Pferde 1600 Stadien weit. Mit anderen Worten, es geht darum, dass am Ende sich nochmal ganz klar Spreu und Weizen scheidet bei dieser letzten großen Ernte. Es geht darum, auch in der Offenbarung, während übrigens auch diese große Nacht kommt. Das ist interessant, das ist ja die Nacht, Jesus hat ja gesagt, die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Also die Christen werden in diesen 3,5 Jahren, außer sozusagen ausharren, nichts mehr tun können. Sie werden nicht mehr frei das Evangelium in irgendeiner Form verkündigen können. Aber, interessant ist, Offenbarung 14,6, stattdessen wird ein Engel das Evangelium verkünden, denen, die auf der Erde ansässig sind. Das heißt, Gott gibt selbst in diesen letzten 3,5 Jahren den Menschen, die Jesus zu dem Zeitpunkt noch nicht erkannt haben, immer noch die Chance, sich zu bekehren. Jetzt in unserem Zeitalter wird das Evangelium nicht durch Engel verkündet, sondern durch Söhne und Töchter Gottes. Dann, in der zweiten Hälfte der großen Trübsal, wird Gott tatsächlich einen Engel freisetzen, der den Menschen aus den Nationen das Evangelium verkündet, während die Christen tatsächlich nicht mehr verkünden können. Ja, also wo es bei den Christen tatsächlich nur noch um Leben und Tod geht, ist trotzdem so, dass Gott immer noch der Menschheit die Chance gibt, das Evangelium zu hören, indem er das Evangelium durch einen Engel ausrichten lässt. Halleluja, das ist auch die Gnade Gottes. Sag mal, die Gnade Gottes. Preis den Herrn. Ja. Und diese letzte Ernte eben, das hängt mit dieser Scheidung von Spreu und Weizen zusammen, die auch jetzt in dieser Zeit auch schon passiert. Verstehst du? Jeden Tag werden Entscheidungen getroffen. Wie von euch wissen, dass wir als Menschen, als Christen, jeden Tag Entscheidungen treffen. Verstehst du? Jeden Tag wird immer wieder eine Entscheidung getroffen, wo die Spreu vom Weizen getrennt wird. Marion hat vorher Beispiele gesagt, wo der Heilige Geist zu ihr gesprochen hat, gesagt, warum lügst du? So, jetzt kannst du eine Entscheidung treffen. Du kannst sagen, okay, ist mir egal, ich lüge weiter. Oder du kannst sagen, okay, ich kehre um und höre auf zu lügen. Verstehst du? Jeden Tag werden Entscheidungen getroffen. Und mit jeder Entscheidung, die du triffst, entscheidest du letztendlich, ob du am Ende zur Spreu oder zur Weizen gehörst. Und damit sage ich jetzt nicht, und nicht, dass du jetzt unter irgendeine überzogene Furcht kommst, dass du mit einer Entscheidung plötzlich einfach unter das Zeichen des Tieres kommst. Verstehst du? Es sind schon mehrere Entscheidungen. Aber es ist gleichzeitig auch wichtig tatsächlich, dass du wach bist. Jesus sagt es immer wieder an verschiedenen Stellen und übrigens auch die Offenbarung, Offenbarung 16 zum Beispiel, Vers 15, sagt Jesus auch zu Johannes oder der Engel, ich weiß gar nicht, wer es da ist, der da spricht, ich glaube, es ist der Engel in dem Fall. Ja, genau. Nee, halt, laute Stimme zu den sieben Engeln. Nee, das ist vielleicht sogar Jesus selber, ich müsste nochmal genau nachlesen, aber es ist letztendlich egal. Gott spricht und er sagt, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig, der wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht nackt umhergehe und man nicht seine Schande sehe. Und er versammelte sie an den Ort, der auf Hebräisch Harmageddon heißt. Und Harmageddon ist ja bekannt als der Ort der letzten Entscheidungsschlacht. Ja? wo sich am Ende alles entscheidet. Ja? Es heißt, es geht darum, Jesus sagt, und das sagt er auch, als er auf der Erde noch war, an mehreren Stellen sagt, zum Beispiel, seid nüchtern wacht. Ja, oder das ist der Petrusbrief, 1. Petrus 5, Vers 6. Seid nüchtern wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Mit anderen Worten, der Heilige Geist fordert uns auf, wachsam zu sein oder wach zu sein im Geist. Weißt du, es ist ein Unterschied, deswegen ich gebrauche lieber das Wort wach im Geist, weil dein bester Schutz ist, wach im Geist zu sein. Manche Christen sind so wachsam geworden, dass ihre Wachsamkeit schon zu einer Kontrolle geworden ist, zu einer Verbissenheit geworden ist, und diese verbissene Kontrolle wird sie am Ende nicht bewahren davor, dem Antichrist auf den Leim zu gehen. Was dich aber bewahren wird, dem Antichrist auf den Leim zu gehen, ist, wach zu sein im Geist für Jesus, unterwegs zu sein, klar zu sein, entschieden zu sein, Halleluja, voller Freude zu sein in ihm, voller Begeisterung über ihn, nah an ihm zu sein, das wird dich bewahren, Halleluja. Nur die Nähe zu Jesus wird dich bewahren. Amen. Seid nüchtern, seid wach, ja, wach im Geist. Also Christen sollten wach sein im Geist. Wenn du bei dir irgend so eine Lulligkeit merkst, ja, ich weiß nicht, ob es das Wort gibt, Lulligkeit, aber ja, aber du verstehst mich, ja. Wenn du irgend sowas sagst, dann solltest du sofort das neu anfangen und sagen, Moment mal, ich habe einen Geist der Wachheit empfangen. Ja? Ich meine, warum sprechen wir immer wieder unter Christen von Erweckung? Offensichtlich, weil wir wahrnehmen, dass es immer wieder Christen gibt, die nicht wach genug sind. Deswegen müssen sie erweckt werden. Ja? Erweckung ist, wenn Christen wach werden zu der Realität dessen, wer und was sie eigentlich sind. Und in dem Moment, wo sie wach werden, werden sie klar im Geist und sie bekommen Unterscheidung im Geist und sie sehen plötzlich, also sie sind nicht mehr leicht so von jedem Wind hin und her zu treiben. Oh ja, hier ist jetzt das Zeichen des Tieres, da ist das Zeichen des Tieres. Weißt du, immer, wenn du eins mitnimmst von dieser Lehre über die Offenbarung, immer wenn jemand kommt und dir ganz und angeblich ganz genau weiß, was jetzt das Zeichen des Tieres ist, wer jetzt der Antichrist ist, wo jetzt die Zahl 666 alles drinsteckt und so weiter, dann hab eine gesunde, ich sag mal, eine gesunde Vorsicht, eine gesunde Skepsis und schau es dir erstmal an. Amen, schau es dir erstmal an. Verstehst du? Und sei erstmal distanziert. Sag, Moment mal, also da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Verstehst du? Aber wenn dich jemand dazu ermutigt und sagt, hey, zum Beispiel Corona, ja, Corona, Pandemie, Seuche und so weiter. Und jetzt kommt jemand, der ermutigt und sagt, hey, jetzt erheb deine Augen und sieh, deine Erlösung ist nah, sei wach wie nie zuvor. Gott hat dir Chancen gegeben, gerade jetzt, mitten in der Zeit, wo die Welt eine Krise hat, hat Gott mit dir einen gewaltigen Plan und er hat dir gewaltige Chancen gegeben. Also sei wach, nutz die Zeit, kauf die Zeit aus. Wann immer jemand kommt und dich in dieser Weise ermutigt, dann weißt du, der hilft dir, um nicht unter das Zeichen des Tieres zu kommen. Amen. Halleluja. Ja. Ja, das ist wichtig, verstehst du? Wir brauchen da wirklich, ich habe das in der Corona-Zeit wie nie zuvor, habe ich das gesehen, viele Christen sind nicht vorbereitet auf solche Herausforderungen, weil sie ganz an den falschen Stellen unterwegs sind, weil sie immer noch zu sehr im Äußeren unterwegs sind, zu wenig im Geist gehen, zu wenig im Geist unterscheiden und deswegen von allem Möglichen im Natürlichen beeindruckt werden und eingefangen werden. Verstehst du? Und wenn der Teufel ganz schlau ist, dann nimmt er noch biblische Dinge her, um dich auf diese Ebene zu bringen. Und dass du am liebsten hättest, dass du Tag und Nacht nicht mehr schlafen kannst, weil du dir ständig Gedanken machst und sagst, oh, wir sind im Zeitalter des Tieres, das Zeichen kommt gleich über mich, wer weiß jetzt, oh, Berge fallen auf mich, oh, es ist schrecklich, es ist furchtbar, alles ist schlimm, die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Hey, das könnte ihm so passen. Wir sind noch lange nicht da. Ich weiß nicht, wie lange, verstehst du? Ich weiß es nicht, weil Tag und Stunde kennt niemand, wann die Entrückung kommt. Ich weiß es nicht. Aber solange die Entrückung noch nicht da ist, sind wir auf jeden Fall so lange noch nicht so weit, dass die Nacht da ist, in der niemand mehr wirken kann, dass wir immer noch genug Zeit haben, um alle Power da rein zu investieren, das Evangelium jetzt zu verkünden und in Wachsamkeit und in Begeisterung für Jesus vorwärts zu gehen. Amen, bist du da dabei? Halleluja. Preis den Herrn. Weißt du, und dann, ich sag dir, weißt du, wenn du begeistert für Jesus vorangehst, dann wirst du den antichristlichen Geist von Ferne erkennen. dann wirst du sehen, woher der Wind weht. Wirst du sagen, weißt du, als Corona kam, da war mir klar, hey, wir haben es hier mit einem massiven Geist der Angst zu tun. Und die erste Bürgerpflicht im Reich Gottes ist, nicht unter diesen Geist zu gehen. Auf keinen Fall unter diesen Geist. Ich will nicht das Zeichen des Tieres. Manchmal ist das Zeichen des Tieres ein Geist der Angst. Dich unter was drunter zu begeben, was von der Welt abgesondert wird oder was in der Welt abgesondert wird aus antichristlichen Mächten heraus. Verstehst du? Und gleichzeitig machst du dich aber eins mit dem Geist Gottes. Amen. Du starrst auch nicht auf diesen Geist der Angst, sondern du sagst, okay, was ist das Gegenteil von Angst? Liebe, Freude, Kühnheit. Wir haben nicht den Geist der Furchtsamkeit empfangen, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Das ist das Gegenteil. Also, die Welt hat Angst, okay, umso mehr rein, Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit. Also, du musst immer, das Gegenmittel muss dir injiziert werden. Du brauchst eine Gegeninjektion gegen die Dosis des antichristlichen Serums. Also das antichristliche Serum ist auch nicht ein Impfstoff, sondern das antichristliche Serum ist ein Geist. Und du brauchst das Gegengift und du musst den Geist erkennen. Und wenn es Angst ist, dann brauchst du den Gegengeist gegen Angst. Und wenn es Hass ist, dann brauchst du den Gegengeist gegen Hass. Verstehst du? Wenn die ganze Welt, wie zum Beispiel im Dritten Reich, plötzlich einen Hass schiebt auf alles Jüdische, dann brauchst du das genaue Gegenteil, sonst kommst du unter den Geist. Dann kommst du unter das Zeichen. Verstehst du? Dann musst du erkennen, aha, es geht hier um einen Geist des Hasses auf das jüdische Volk. Okay, was brauchen wir als Christen? Liebe zum jüdischen Volk. Amen, ist der Gegengeist. Und so kannst du es immer sehen, egal wo gerade die Front ist. Der in dir ist größer als der in der Welt ist. Und entscheidend ist, dass du ihn tatsächlich bewegst, weil er ist immer der Gegengeist. So wie, weißt du, 666 ist die Gegenzahl zu 888. Aber ums Umgekehrte gilt auch, 888 ist die Gegenzahl zu 666. Amen. Das heißt, wenn du irgendwo 666 siehst, dann fixier dich nicht auf 666, sondern fixier dich auf 888 und dann bist du auf der Seite des Gegenmittels und dann bist du auf der Seite des Stärkeren. Amen. Seid ihr bereit dafür? Halleluja. Dann stehen wir mal auf zusammen. Preist den Herrn. Halleluja. Auch hier am Livestream. Halleluja. Ich glaube einfach, Gott will uns wirklich durch diese, ich spüre es von Stunde zu Stunde mehr, durch diese Lehre auch über die Offenbarung und über die Dinge der letzten Zeit wirklich eine nüchterne, eine klare und eine wache Sicht geben, mit der wir befähigt sind, durch diese kommenden Jahre zu gehen, wirklich mit klarer Unterscheidung und immer wieder neu im richtigen Geist unterwegs. Und weißt du, natürlich kann es zwischendurch mal sein und da brauchst du auch keine Verdammnis haben. Also du musst jetzt auch keine Verdammnis haben, wenn du sagst, oh ja, aber ich hatte auch mal einen Tag lang Angst vor Corona oder so, verstehst? Da musst du jetzt keine Verdammnis haben. Ja, das ist halt der Versuch des Geistes des Antichristen, sich auf uns zu legen. Das Entscheidende ist nicht, ob du mal diesem Geist irgendwo Raum gegeben hast, sondern das Entscheidende ist, ob du auf die Dauer unter diesen Geist gegangen bist. Weil dann kommst du in die Verführung rein. Ja, dann wird es wirr in deiner Seele. Aber dass du mal unter was drunter kommst in dieser Welt, ist völlig normal. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Das heißt, du musst irgendwann dann den Schritt wieder gehen und sagen, so, und jetzt habe ich es erkannt. Okay, das ist tatsächlich nicht der Geist Gottes. Angst ist nicht der Geist Gottes. Ja, kommt sofort der Verstand. Ja, aber Moment, aber Corona ist ja schon ein übler Virus und überhaupt, und wie viele da schon dran gestorben sind. Ja, dann sagst du zu deinem Verstand, ja, das stimmt alles, ja, das sind alles Fakten und so weiter. Ja, und trotzdem gilt, der Geist der Angst ist der Geist des Antichristen. Und fertig. Also, vollkommen egal. Verstehst du, selbst wenn es um die Beulenpest ginge oder um, was weiß ich, oder die Cholera oder sonst irgendwas, gilt trotzdem, wer unter Angst geht, hat verloren. Amen. Das können wir in dieser Corona-Sache lernen. Wer unter Angst geht, hat verloren. So einfach. Und genauso wird es so sein im Zeitalter der großen Trübsal. Wer unter die dann vorherrschende Ausprägung des Geistes des Antichristen geht, der hat auch verloren. Aber wer nicht drunter geht, der hat gewonnen. Amen. Der hat die Herrlichkeit gewonnen. Der gehört zu den Auserwählten des Lammes. Der steht vorm Thron Gottes und erlebt die Herrlichkeit Gottes mitten in der größten Krise der Welt, mitten in der größten Finsternis der Welt, mitten in der größten Pandemie von mir aus der Welt. Er erlebt die Herrlichkeit Gottes. Und weißt du, genau die sind wir. Genau dafür wirst du zugerüstet, hier auch über Livestream in der Glory Live Schule. Du wirst zugerüstet, um genau dieses Herrlichkeitslicht zu sein. Und das schützt dich davor, unter andere Geister zu kommen. Halleluja. Lass uns beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für dein Reden, Herr, durch dein Wort, Herr. Ich danke dir für dieses wunderbare Buch der Offenbarung, Herr, das tatsächlich nicht ein Buch mit 7 Siegeln ist, Herr, sondern das durch deinen Geist offen vor uns liegt, klar vor uns liegt, Herr. Und wir danken dir für diese positive Botschaft dieses Buches. Wir danken dir für die Ermutigung dieses Buches. Wir danken dir aber auch für die Klarheit dieses Buches. Wir danken dir auch für die Radikalität dieses Buches, das uns wirklich diese Message gibt, hopp oder top, ganz oder gar nicht. Eine Seite, andere Seite, Spreu, Weizen, Licht, Finsternis, Antichrist, Christus. Einfach kein Grauzone, sondern schwarz, weiß. Das ist tatsächlich deine Botschaft. Und wenn Menschen in der Welt, die irgendwie humanistisch geprägt sind, sagen, oh, ich mag aber nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei, dann tut es uns furchtbar leid, aber Gott ist offensichtlich genau so unterwegs. Halleluja. Und genau darum geht's. Halleluja. Und wir sind entschieden, Gott zu glauben, und wir sind entschieden, Gott zu folgen, und wir sind entschieden, auf deiner Seite Jesus gefunden zu werden. Halleluja. Und so danken wir dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns immer wieder neu auf die Höhe deiner Herrlichkeit stellt, sodass wir immer wieder neu klar sehen, auch dann, wenn manchmal vielleicht Geister dieser Welt uns Dinge vernebeln wollen und uns zu Kompromissen verleiten wollen und vielleicht sogar sagen wollen, ja, ich kann ja nicht anders, ja, es geht ja nicht anders. Oh, wenn du in meiner Situation wärst, dann wüsstest du auch, dass ich ein bisschen bei den Steuern betrügen muss und so weiter. All diese Dinge, Herr, wir gehen nicht darunter. In Jesu Namen, Herr. Wir gehen nicht darunter, Herr, sondern wir sind entschieden, keine Kompromisse zu machen, Herr. Halleluja. Und wie Marion heute auch gesagt hat, wo immer irgendwo Kompromisse in unserer Seele gefunden werden, Herr, da offenbar es uns, da mach es uns klar, da gib uns Klarheit, Herr, und reinige uns durch dein Blut, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Und wo Lauheit gefunden wird, Herr, da fache uns neu an. Halleluja. Weil wir sind deine geliebten Söhne und Töchter und wir können von dir haben, was wir wollen, Herr. Halleluja. Und wenn wir sagen, wir wollen Feuer, dann gibst du uns Feuer. Und wenn wir sagen, wir wollen Freude, dann gibst du uns Freude. Und wenn wir sagen, ja, wir wollen Klarheit im Geist, dann gibst du uns Klarheit. Und wenn wir sagen, Wachheit im Geist, dann gibst du uns Wachheit. Halleluja. Wir können uns tatsächlich sprechen, was wir wollen. Halleluja. Und wir wollen das, was du für uns willst. Und nichts anderes. Danke, Vater, für diese Klarheit des Lebens, Herr. Danke für diese Klarheit der Sicht, Herr. Danke, Vater, für diese Entschiedenheit, Herr, für diese Wachheit, Herr. Und danke, Herr, dass wir in diesem Zeitalter mit voller Kühnheit vorangehen dürfen, weil wir wissen können, Halleluja, Halleluja, weil wir wissen können, dass der in uns ist, den Geist des Antichristen bereits überwunden hat. Der in uns ist, ist stärker als der Geist des Antichristen, der in der Welt ist. Halleluja. Das ist übrigens interessant. 1. Johannes 4, Vers 4. Der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Ist genau im Zusammenhang, wenn du die Verse davor liest, da geht es um den Geist des Antichristen. Genau um den geht es da. Ja, davon spricht Johannes. Und dann sagt er, ihr habt sie überwunden. Ihr habt alle diese Geister des Antichristen überwunden, weil nämlich der in euch ist, größer ist als der in der Welt ist. Halleluja. Also gehst du mit ihm und du bist mehr als ein Überwinder. Sag mal, ich bin mehr als ein Überwinder. In Christus, der antichristliche Geist und alle seine Untergeister sind schon vollständig unter meinen Füßen. Und so gehe ich in diesem Zeitalter mit Kühnheit, mit Klarheit, mit Entschiedenheit, von Kraft zu Kraft, von Sieg zu Sieg und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und jeden Tag wird es stärker. Und jeden Tag nimmt die Herrlichkeit zu. Da, wo ich bin. Finsternis bedeckt die Erde. Dunkel die Völkerschaften. Aber über mir strahlt der Herr auf. Und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über mir. Und über all den anderen Brüdern und Schwestern, die klar gehen dem Lamme hinterher. In Jesu Namen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. So gehen wir voran. Voller Freude, voller Liebe, voller Begeisterung. Preist den Herrn. Und jetzt geben wir noch zusammen. Weil auch bei den Finanzen ist es so wichtig einfach, dass wir unsere Prioritäten gemäß seinem Reich setzen. Ja, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Wir werden das nächste Mal werden wir noch ein bisschen sprechen über die Hure Babylon Und da wird es eben auch zum Beispiel über diese Kompromisse im Bereich der Finanzen gehen, denn da geht es um eine Finanzmacht auch sehr stark. Und wir werden sehen, aber wie entscheidend es ist, gerade auch, oder wie entscheidend wir wirklich dem antichristlichen Geist auch Raum nehmen, wenn wir unsere Finanzen göttlich einsetzen. Ja? Wenn wir unsere Finanzen einsetzen, um tatsächlich das Reich Gottes zu stärken, all das zu stärken, was dem Geist des Antichristen entgegensteht, dann haben wir unsere Finanzen gut gesetzt. Dann haben wir sie sehr gut gesät. Ja, wenn wir unsere Finanzen einsetzen für Dinge, die letztendlich Teil des Systems sind, da musst du auch manchmal drauf achten. Weißt, es gibt manchmal Dinge, die sehen gut aus und jemand sagt, ja, spende dafür, was weiß ich, spende für, keine Ahnung, arme Waisenkinder hier oder da. Verstehst du? Ja, und es ist gut für arme Waisenkinder zu spenden. Es kommt nur darauf an, welcher Geist ist dahinter. Es gibt so viele Projekte von allen möglichen Organisationen, die irgendwelche Projekte machen, aber wenn sie selber Teil des antichristlichen Systems sind, mag das, was sie machen, vielleicht aus menschlicher Sicht gut sein und trotzdem würde ich mein Geld dort nicht hingeben. Verstehst du? Ich gebe mein Geld dahin, wo ich weiß, dass tatsächlich kompromisslos das Reich Gottes gebaut wird. Und das heißt natürlich auch eben Waisen unterstützt werden und Bedürftige unterstützt werden und so weiter. Das heißt es natürlich, aber das Erste, was klar sein muss, ist, hey, dieses Werk oder dieser Dienst ist mit Jesus, für Jesus und für sein Reich unterwegs. Und da würde ich hineinsehen. Nicht nur, weil irgendjemand auf die Tränendrüse kriegt und sagt, wir helfen den armen Kindern in was weiß ich wo. Verstehst du? Aber wenn du, indem du spendest, eine antichristliche Struktur unterstützt, würde ich nicht machen. Hast du das Geld falsch investiert? Hast du zwar vielleicht irgendwie dein Gewissen scheinbar beruhigt, weil du irgendwas scheinbar Nettes getan hast für irgendwelche armen Leute, aber du hast nicht wirklich das Reich Gottes gebaut und damit den Antichristen sozusagen einen Kick gegeben. Ja. Und damit ist nicht gut angelegt. Aber wenn du säst hinein in einen Boden, wo wirklich dem Antichristen widerstanden wird und das Recht Gottes vorangetrieben wird, dann ist immer gut investiert. Preis den Herrn. Also, jetzt geben wir zusammen in diesem Boden heute Abend, in diesem Boden der Klarheit, der Entschiedenheit, der Wachheit, des Geistes. Und du fragst den Heiligen Geist, was du geben sollst. Du kannst mit der Verpflichtungserklärung geben, die unter deinem Stuhl liegt. Du kannst in bar geben. Oder wenn du über online zuschaust, kannst du über Überweisung, PayPal oder Kreditkarte geben. Frag den Heiligen Geist, was soll ich sehen als einer, der für das Reich Gottes, für das Reich seiner Herrlichkeit steht in dieser Zeit. Und du tust mit deinen Finanzen das, was er dir sagt. Wenn er der Herr ist über deine Finanzen, weißt du, dann bist du auf der richtigen Seite. Das ist so. Also wir können auch nicht tatsächlich, wir können nicht sagen, ja, wir sind auf der Seite des Geistes Jesu Christi und seines Reiches, aber unsere Finanzen, die sind noch völlig unter dem System dieser Welt. Die sind völlig unter Gier, Geiz, Angst, was auch immer, nicht im Reich Gottes, sondern nur für uns, für uns, für uns. Wie lange hinkt ihr noch auf beiden Seiten? Verstehst du? Das ist dann die Frage. Also, frag den Heiligen Geist für den Abend, was du geben sollst. Und das geht natürlich darüber hinaus, was ich jetzt gesagt habe. Das ist immer wieder was, was du immer wieder neu überprüfen kannst, auch im Umgang mit dem Geld. Wie gehst du damit um? Okay, geben wir es durch und du tust, was er gesagt hat. Und während ihr es rumgebt, gebe ich euch noch kurz die Ansagen weiter. Morgen Abend haben wir um 19 Uhr wieder Connected-Treffen. 19 Uhr, diesmal gemeinsames Kreativ.